Ganz unterschiedliche Stücke, beide von Jimmy Webb geschrieben. Nach den Fifth Dimension eben Art Garfunkel aus seinem Watermark-Album von 1978, das Stück Wooden Planes. Jetzt noch einmal Jimmy Webb als Sänger eines eigenen Liedes aus seinem zweiten Album Words and Music von 1970. Es ist ein Lied über P.F. Sloan, einem damals schon vergessenen amerikanischen Singer-Songwriter. Ein paar Jahre vorher hatte Barry McGuire weltweit einen Riesenhit mit einem seiner Songs, Eve of Destruction. Und diesen P.F. Sloan besang also Jimmy Webb.